Ich habe einem Freund erzählt von einem Korruptionsfall und das war mir eigentlich gar nicht richtig bewusst, dass es ein richtiger, ganz heftiger Korruptionsfall ist. Auf jeden Fall habe ich dann am nächsten Tag eine E-Mail bekommen mit ihren also Telefonnummern und also das, was im Internet steht. Ja. Und dann wollte ich jetzt mal fragen, ob Sie nach wie vor Korruptionsfälle ja. bearbeiten oder interessiert sind daran. Worum geht es aber genau? Es geht um einen Psychiater in einer Anstalt und ich habe miterlebt, wie er korrumpiert. Ja, welche Ortschaft? ZFP Reichenau. Reichenau schon wieder? Ja, also wieder schon wieder? Ja, ja. Aber? Reichenau ist ja bekannt. Reichenau ist bekannt für am Bodensee. Ja, am Bodensee, am Bodensee, ja. Ja, da habe ich ja auch schon ein Interview drüber gehabt, Todesfälle. Todesfälle, ja, das ist wahnsinnig, viele Leute werden da ermordet. Wahnsinn. Ich habe selbst erlebt, glauben Sie mir, ich war 11 Tage lang zwangspsychiatrisiert, weil ich bin ein systemkritischer Bürger und man hat mich mal schön entsorgt. Aber ich bin mit Venen auch noch 11 Tage lebendig rausgekommen. Und ich habe erlebt, was da passiert. Und ich werde jetzt eine 11-Tage-Krimi schreiben. Ich habe nur noch keine Zeit gehabt bis jetzt. Was haben Sie denn das Schlimmste erlebt? Also Sie können sich das nicht vorstellen. Also Sie, das ist so abartig, was ich erlebt habe. Das können Sie, also wirklich ein normaler, dem gefriert das Blut in den Adern. Aber dieser Korruptionsfall jetzt, was ich Ihnen mitteilen wollte, das ist so abartig offensichtlich. Also das ist wirklich, dass diesen Arzt möchte ich hinter Gitter sehen, aber schnell. Das ist sehr schwer. Es gibt wohl Versuche, einige Leute zusammenzubringen. Das Thema ist aber für viele unangenehm. Jetzt sagen Sie mir doch trotzdem mal, da ich ja unzählige solche Fälle habe und jeden Tag einen neuen Fall in dieser Richtung, was denn da passiert ist. Okay, jetzt habe ich noch erst eine Frage zu Ihnen. Sind Sie Anwalt oder was sind Sie oder eine Ich bin doch auch mal in einer Psychiatrie gewesen, bin hinterher bestohlen worden in Polizeigegenwart und finanziell ruiniert. Ja, ich bin auch, man hat mich auch versucht zu ruinieren. Also, und jetzt sind Sie praktisch eine natürliche Person, die gegen das System kämpft, wenn ich das richtig verstehe. Ich habe an diesen Dingen gar nichts geändert. Ich versuche noch immer mit den sogenannten Gesetzen meine Sachen durchzusetzen, aber ich gehe etwas listiger vor. Sehr gut. Einiges habe ich ja schon erreicht, aber dadurch, dass ich diese Riesenmenge an Fälle habe, kann ich beweisen, dass es ein gewolltes und gewünschtes System ist. Genau. Menschen, die den Rädelsführern in der Politik im Wege sind, in Vernichtungslagern unterzubringen. Es ist traurig, aber wahr. Ich habe es selbst erlebt. Wahnsinn. Also ich erzähle Ihnen mal kurz die Geschichte. Ja. Also in Kürze. Ich bin am 17. September bin ich von einer Person angegriffen worden und habe dann mich verteidigt und bin dann also aus Notwehr habe ich dann gehandelt. Ich habe dann die Person gewarnt und gesagt, bitte nimm den Schemel, Holzschemel runter, sonst bin ich dann erschlagen und dann ist das Mord und so. Und dann bin ich auch handgreiflich geworden, weil ich gesagt habe, jetzt ist aber Schluss und so weiter und so fort. Dann hat die Person danach die Polizei angerufen und ich habe das also nicht für, ich habe das nicht gedacht, dass sowas passiert. Ich kam aus der Dusche raus und so und hatte Handtuch auf Kopf und Körper und so und dann sind 4 Polizisten in größter Gewalt in meine Wohnung eingebrochen und haben mich nackig, weil die Handtücher sind bei dem Gefecht dann also runtergefallen, die wollten mich nackig in den Aufzug und auf die Polizei bringen. Kannst du sich das vorstellen? Und als Nachbarn das der mitbekommen haben, gesagt, ja, hey, Müssen, was passiert denn da? Und dann habe ich gesagt, bitte, ich will endlich eine Unterhose anziehen. Ich möchte bitte mich ankleiden. Sie mit Ach und Krach, mit Ach und Krach. Also man hat mich da abgeführt in Handschellen. Eine Woche lang hat mein Arm war geschwollen, das können Sie sich nicht vorstellen. Und dann habe ich praktisch halber Busen hing draußen und die Hose nur nicht mal zu. Und ach komm, Katastrophe. Ich bin dann in dieser Zelle gewesen und so. Und da habe ich mich auch gut eingerichtet. Das war okay. Also ich habe dann mal gedacht, Menschenskind, was ist eigentlich passiert? Nach 3 Stunden hat man mir einen Psychiater gebracht. Ja, Ihr Arzt kommt jetzt. Sag ich, was für ein Arzt? Und so, ja, der Dr. Schwall. Ich habe mit dem Dr. Schwall nichts zu tun. Ja, das ist Ihr Arzt und der kommt jetzt. Und dann habe ich gesagt, hören Sie mal, ich weiß doch genau, wer mein Hausarzt ist. Nein, Dr. Schwall kam und ein Überweisungsschein in der Hand für die Psychiatrie und eine Packung, was weiß ich, wieder Psychopharmaka, vielleicht wieder Ritalin, wer weiß. Auf jeden Fall, ich habe da nicht so genau drauf geschaut. Ich habe dann die Polizisten gebeten, sie mögen doch bitte mich mit dem Doktor alleine lassen, dass ich mit ihm unter vier Augen spreche. Und dann, nein, das können wir nicht. Okay, aber dann haben die gemerkt, dass ich es ernst meine. Dann haben sie sich zurückgezogen bis zur Türe von der Zelle, um das Ganze zu beobachten. Dann habe ich gesagt, Herr Dr. Schwall, weil ich kannte den schon, weil ich hatte im Februar ein Burnout und dann war ich bei ihm. Und der hat überhaupt nicht irgendwie das richtig mich diagnostiziert. Jeder, der bei ihm reinkommt, hat ADHS und bekommt Ritalin. Jetzt passen Sie auf, das ist wirklich eine Abzocke ohne Ende. Ich dann, Herr Dr. Schwall, mit Ihnen habe ich nichts mehr zu besprechen. Ja doch, Sie sind jetzt dran. Dann sage ich, wieso bin ich dran und so. Sie kommen jetzt in die Geschlossene. Und dann habe ich gesagt, jetzt sage ich Ihnen mal was, Herr Dr. Schwall und so. Ich war im Februar bei Ihnen wegen Burnout. Sie haben diagnostiziert ADHS und ich kann Ihnen heute nachweisen, ADHS ist eine erfundene Krankheit. Dieser Arzt, der das erfunden hat, der hat zugegeben vor seinem Tod, er ist vor wenigen Monaten gestorben in den USA und hat in einem Fernsehinterview zugegeben, er hat im Auftrag der pharmazeutischen Industrie eine Krankheit kreiert, damit die Pharmaindustrie Profit schlagen kann. So, und ich bin zu Ihnen gekommen. Sie haben mir auf Teufel und Verderb nicht das aufgeschrieben, was ich wollte. Ich wollte lediglich einen Serotonin Wiederaufnahmehemmer, non-selektiv. Was hat er mir gegeben? Ritalin. Und hat mir gesagt, gezwungen, das muss ich nehmen. Ich hab 14 Tage das genommen und ich wollte Selbstmord machen. So habe ich gesagt, so. Und jetzt kommen Sie zu mir. Ja, ich will aber gar nicht mit Ihnen reden. Ich habe auch keine Lust, mit Ihnen zu reden. Ich habe Sie nicht gerufen. Aber nachdem Sie schon mal hier sind, kann ich ja mit Ihnen reden und so. Ja, ich gehe jetzt. Und Sie kommen jetzt in die Geschlossene. Sag, ja, das werden wir dann sehen. So, und dann kam der Rettungswagen und dann haben die mich dann in diese Psychiatrie abgeführt. In die geschlossene Abteilung. Und das können Sie sich nicht vorstellen, was ich da alles erlebt habe. Ich habe vom ersten Moment an gesagt, ich nehme keine Psychopharmaka. Ich möchte, Sie, die haben mir sogar die Augentropfen weggenommen. Ich durfte nicht mal Augentropfen, was hat jetzt eine psychosomatische Erkrankung mit trockenen Augen zu tun? Sie, die haben mich gequält, Sie können sich nicht vorstellen. Jetzt zu dem Korruptionsfall. Nicht nur ich bin Opfer. Was glauben Sie, ich gehe jetzt noch ein und aus in die Klinik, weil ich helfe jetzt allen Unschuldigen, die da drinnen sind. Ich sprenge dieses Ding in die Luft. Ich gehe wegen dem ZFP Reichenau, gehe ich bis zum Internationalen Gerichtshof nach Den Haag. Glauben Sie es mir. Das Ding, die letzten Tage sind gezählt. Da war eine Frau auf meinem Zimmer, keinen Namen jetzt, auf jeden Fall, die hat ein ganz besonderes Phänomen. Dieses Phänomen ist so eigenartig, also ich habe es ihr geglaubt, weil ich kann sehr viel auch nachvollziehen jetzt, weil ich einfach auch spirituell geworden bin. In den letzten Monaten sind sehr viele Dinge bei mir passiert und ich auch nicht rationelle Dinge einfach auch erklären kann. Auf jeden Fall, sie hat ein Phänomen und dieses Phänomen hat auch mit mir gesprochen. Wir haben also diskutiert, alles ausdiskutiert. Eines Tages kam dann diese Mitbewohnerin zu mir und sagte sie, oh, der Dr. Rouge, kennen Sie bestimmt schon, Oberarzt, geschlossene Abteilung, alter Ochse, Entschuldigung, aber ja, Dr. Rouge kam zu mir und der hat gesagt, das sind dann zwei Professoren von einer Anstalt aus Berlin und die wollen mal gerne mit mir sprechen, die wollen sich das mal anhören und so. Ne? Und dann hat sie mich gefragt, was sie tun soll. Und dann habe ich gesagt, du gehst du ganz normal in das Gespräch, zeigst du das Phänomen, ist in Ordnung. Einfach auch, damit du wahrgenommen wirst und ernst genommen wirst. Ich meine, die ist freiwillig gekommen in diese Psychiatrie. Sind Sie noch da? Ja. Genau. Sie ist freiwillig gekommen in die Psychiatrie und hat auch eine Freiwilligkeitserklärung unterschrieben, in der Hoffnung, dass man ihr hilft. Aber man hat ihr in den ganzen 3 Wochen, wo sie schon da ist, nicht ein einziges Mal einen Psychologen gebracht. Nicht ein einziges Mal jemand, der sich mal mit ihr hingesetzt hat, um das mit ihr zu besprechen. Nichts. Also jetzt hören Sie auf. Dann kam dann diese von Berlin, dann ging sie in dieses Gespräch und denen ging also wirklich die Klappe runter, die haben gedacht, das gibt's nicht, okay, also, und dann war der Käse gegessen, also es war geplant, dass sie dann an dem Abend wieder zurückfliegen nach Berlin, alles okay und so. Und dann, am nächsten Tag, kam sie wieder zu mir und sagt, der Oberarzt, der ist jetzt wieder zu mir gekommen und der hat gesagt, dass diese Forscher von Berlin, die sind jetzt da geblieben und die wollen nochmal mit mir sprechen und die wollen alles mit Video aufzeichnen. Was soll ich denn jetzt machen? Und dann habe ich gesagt, aha, und was hast du davon? Ja, weiß ich auch nicht. Und dann sage ich, wird dir denn damit geholfen? Ja, keine Ahnung. Und dann habe ich gesagt, ja, hast du das nicht gefragt? Nein. Und dann sage ich, ja, was soll ich jetzt machen? Ich, ja, wenn die dann schon so viel Wert drauf legen und das auch noch aufzeichnen wollen, dann verlangst du Geld. Ja, echt? Und sage, ja, klar. Und sage ich, ja, wie viel denn? Meinst du 100 Euro ist zu viel? Und sage ich, 100 Euro? Verkaufst du deine Seele für 100 Euro? Ja, was dann? Sag ich, ja, mindestens 1000 Euro und dass du auch nach Berlin gehst. kurze darüber nachgedacht. Dann habe ich nur den Oberarzt da hin und her wetzen sehen. Der hat rumtelefoniert wie ein Weltmeister, weil er musste dann in der Kürze so eine Videoanlage auf besorgen und so. Und dann danach ist sie dann, der war im Stationszimmer und ich habe das alles mitbekommen, weil ich bin ja da frei rumgelaufen. Ich durfte nur nicht raus. Also ich habe 11 Tage lang keine frische Luft. Ich habe dafür schon eine Krankheit gehabt danach, also Bronchitis und so, weil da so schlechte Luft ist. Auf jeden Fall, dann hat er da telefoniert, der Oberarzt, in dem Stationszimmer mit hin und her und hin und her. Und dann ist eben die Kollegin hingegangen und hat gesagt, Herr Dr. Rouge, ich wollte mal was fragen. Und dann ist er gekommen und hat er gesagt, ja, und sagt sie, wie sieht es eigentlich aus mit einer Aufwandsentschädigung und so. Und hat er den Kopf geschüttelt und hat er gesagt, ja, wie kommen Sie denn auf sowas? Und dann sagte sie, naja, wenn das sowas Besonderes ist bei mir, dann weiß ich auch nicht genau, das könnte doch eigentlich Sinn machen. Und dann hat er den Kopf geschüttelt und hat er gesagt, naja, 20 Euro könnte ich Ihnen geben. Und dann hat sie gesagt, was? Und dann ist er gegangen. Okay, dann später war das Gespräch. Sie ist in den Raum reingegangen, das hat sie mir danach erzählt. Ne? Da waren die zwei Forscher aus Berlin, die haben ihr dann von Tuten und Blasen erzählt, dass in Berlin nochmal ein Mensch ist mit diesem Phänomen und das ist einzigartig auf der Welt und deshalb sind die hier geblieben. Sie wollen gerne das Gespräch aufzeichnen, das Phänomen aufzeichnen und dann möchten sie gerne Vergleiche ziehen für die Wissenschaft. Der Oberarzt war auch da, also drei Männer und sie, ne? Und die Kamera lief. Und dann hat sie gesagt, ja, aber was hat ich denn davon? Und dann haben sie gesagt, nö, eigentlich haben sie nichts davon. Und dann hat sie gesagt, ja, aber wenn sie mir nicht helfen können, warum soll ich ihnen das jetzt, ich habe das jetzt schon 100-mal erklärt, glauben Sie mir, die ist in 3 Wochen, hat die das 10-mal erzählt, ihr Phänomen, und nie ist ihr geholfen worden. Dann hat sie recht gesagt, und sagten sie, sie haben im Prinzip nichts davon, aber für die Wissenschaft. Also die können ihr erzählen, weiß ich nicht, was sie wollen, sie kann sie nicht nachweisen. Und dann hat sie gesagt, und wie sieht's aus mit einer Aufwandsentschädigung? Naja, an was haben sie denn gedacht? Und dann hat sie gesagt, naja, schon 1.000 Euro und ich möchte auch, dass wir das also vertraglich auch festmachen. Und dann haben die erstmal, waren die baff, ne? Und dann hat sie gesagt, jetzt passen Sie mal auf. Ich frage mal meine beste Freundin in Wuppertal. Und dann hat sie dann ein Handy rausgeholt, hat es angemeldet, hat ihre Freundin angerufen, die wusste aber noch gar nichts davon. Und hat gesagt, du pass mal auf, so und so, so und so, so und so. Und jetzt läuft gerade die Kamera hier und so. Und die wollen jetzt, dass ich das mache und zeige und tue und so. Und hat dann die Freundin ihr geraten, sie soll gar nichts tun. Sie soll aufstehen und gehen. Und okay, alles klar, danke. Und dann hat sie aufgelegt und hat gesagt, also meine Herren, das war's dann. Auf Wiedersehen und tschüss, ist aufgegangen und gegangen. Sie hätten die Gesichter von denen sehen sollen. Das können Sie sich nicht vorstellen. Was ist das denn für ein Phänomen? Ja, das sage ich gleich. Aber stellen Sie sich vor, die Luft an dem Freitag, die war zum Schneiden dick. Das kann ich Ihnen sagen. Der hat so einen Hals. Weil ich habe ja auch diese ganze Station dann auch in die Revolte gebracht. Ich meine, ich wollte es nicht. Aber die anderen haben gesehen, dass ich keine Medikamente nehme und dass ich das nicht brauche. Sie, die kamen zu mir, die Mitpatienten haben gefragt, was kriegst du für ein Medikament? Ich will das auch haben. Ja, weil ich immer so gut drauf war. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, ich nehme gar nichts. Du brauchst nämlich gar nichts. Und dann haben die angefangen und wollten die nicht mehr nehmen, die Medikamente. Die Pfleger, die Stimmung, die war zum Schneiden. Also das Phänomen ist folgendermaßen, dass sie hat ihre Mutter verloren, vor 3 Jahren oder so. Und das war also so ein schmerzhaftes Geschehnis in ihrem Leben, dass sie damit fast nicht umgehen konnte. Und dann hatte sie gehört von Möglichkeiten mit Seelen, die gegangen sind, also Kontakt aufzunehmen und hat, ich weiß nicht, ob sie alleine war oder mit anderen zusammen, in ihrer Wohnung sozusagen, also etwas gemacht, also ich habe davon keine Ahnung, also so Tischerrücken oder Wasserglasrücken oder was weiß ich. Und bei dieser Sitzung ist plötzlich eine Stimme in Erscheinung getreten und hat ihr gesagt, er sei der Erzengel Raphael und er möchte sie gerne fragen, ob er durch sie reden kann, atmen kann, ob er ihre Stimme benutzen darf. Und dann hat sie gedacht, Mensch, Erzengel Raphael ist doch super, Mensch, und so, und hatte dann zugestimmt. Und das war dann eine, also sagen wir mal so, ich weiß nicht, ob Sie das jetzt verstehen, aber auf jeden Fall scheinbar eine ruhelose Seele, die noch nicht die Erde verlassen wollte, aber schon tot war, schon vergangen war, uralt, ein Geist, der da rumschwirrte, hat sich eine sehr, sehr reine, unschuldige Seele gesucht und hat sich dann an ihr angedockt. Und dann ging das ein Jahr gut, also sie war sehr leistungsfähig und alles Mögliche, aber irgendwann hat er ihr gesagt, also gestanden, dass er nicht der Erzengel Raphael ist, sondern jemand Fremdes. Und das war dann der Punkt, wo sie dann innerlich rebelliert hat und hat gesagt, das kann es ja nicht sein, dass man mich auch noch angelogen hat und so. Und dann wollte sie ihn loshaben, aber ging nicht. Der geht bis heute nicht. Und das sind also die Dinge, die da passieren. Sie glauben gar nicht, sie ist in ihre Wohnung schon gestürzt, weil sie will das gar nicht. Sie läuft dann schneller, weil diese Person oder diese Seele, der nimmt von ihr, also in Besitz. Und zum Beispiel hat er auch mit mir geredet. Also während er mit mir geredet hat, da war ja dann sie, die hat ja dann gar nichts tun können und so. Und die Bewegungen, die er gemacht hat, das war nicht sie, sondern er hat mit mir geredet. Also mit Zeichensprache, hat eine andere Tonlage gehabt als sie. Ich habe einen Dialog mit ihm geführt, ich habe ihn auch zur Rede gestellt. Und ich bin da ziemlich dominant und habe dann auch vorwurfsvoll gesagt und so, was tust du, das ist ein Fehler, das ist nicht in Ordnung und so, du sollst dich schämen und so. Also und ich habe dann auch entsprechende Reaktionen erlebt, wie zum Beispiel, dass die Kollegin dann den Kopf nach rechts oder so, also weggedreht und so, oder die Hände vor die Augen so als Scham und so weiter, Bewusstsein. Und dieses Phänomen hat aber gesagt, sie soll sich, also sie schwören, dass sie am 5. Oktober gehen, weil das war ihr Geburtstag und so, und sie werden sie verlassen, weil sie haben nämlich nur einen Wunsch, wieder eins zu sein, ohne diese angedockte Person. Also das ist also für Wissenschaftler, die wirklich nur rationell sind und keine Ahnung von Spiritualität oder von Channeling haben, für die ist das natürlich ein gefundenes Fressen. Und ich habe nochmal einen Korruptionsfall, genau aus der gleichen Abteilung. Diese Frau, also die ist vor 10 Jahren, hat die auch etwas erlebt. Und dann hat man ihr eine Buchautorin gebracht. Sie war in der Isolationszelle festgehalten, 4 Tage lang festgekettet, fixiert. Man bringt eine Buchautorin, die Buchautorin fragt sie aus unter laufender Kamera und seitdem war sie nie mehr wieder gesehen. Sie schreibt ein tolles Buch, macht viel, viel Geld und die Florica zum Beispiel, die hat niemals von dem Geld gesehen und ist seitdem auch krank, weil die wurde dann so gepumpt mit Medikamenten, dass sie jetzt abhängig ist und auch krank ist, wirklich wahr. Sie können sich nicht vorstellen, was da in diesem Hause abgeht. Es ist unter aller Kanone. Was ist denn mit Gewalthandlungen? Bitte? Gewalthandlungen. Oh, kommen Sie, machen Sie sich kein Bild. Das ist unglaublich, was da passiert an Gewalt, Sie, da ist man ganz schnell in der Isozelle. Und deshalb, als ich da nach 11 Tagen wieder zu Hause war, hey, ich hatte am nächsten Tag Gelenkschmerzen, habe ich noch nie gehabt, am ganzen Körper, das ist so diese Anspannung, ich musste mich da konzentrieren, 180%, weil jedes Wort, jede Bewegung, ich musste ganz genau, also die haben nur darauf gewartet, dass ich die Nerven verliere und dass man mich dann in die Isozelle sperrt und mir dann Pferdeinjektionen von Haldol gibt, weil das war ihr Wunsch, jedes Mal, jeden Tag, nehmen Sie bitte Ihre Medikamente, ich nehme keine Medikamente, das, was Sie tun, ist illegal und Sie machen sich strafbar. Ehrlich, die kamen immer wieder, haben mich immer wieder gequält und die haben mich fast zum Wahnsinn getrieben. Die haben mich auch schikaniert, das können Sie sich nicht vorstellen. Man hat mir nichts mehr mitgeteilt, man hat mir Termine nicht mitgeteilt, man hat mich sogar einmal, ich habe eine Zeit lang, war ich so naiv und habe auch Sonderkost wollen. Bis ich eines Tages eben ausgerechnet, es gibt natürlich keine Zufall, zur Essenszeit hatte ich ein Arztgespräch und dann musste mein Essen, war weggestellt worden und so. Ich sage Ihnen eins, ich habe das Mittagessen gegessen und habe danach bereut, ich war wie Lall im Hirn. Ich vermute, im Kartoffelpuffer war eine Dosis Haldol drin. Aber das ist jetzt nur meine persönliche Meinung. Das ist auch so üblich. Wie? Das ist auch so üblich. Ja, das sagen Sie, aber ich habe doch keine Ahnung. Ich bin ein Mensch, der hat mich solchen. Ja, das habe ich ja auch gemerkt, dass da was drin war. Sie, ich hatte Schmerzen auf der linken Gehirnhälfte, unerträglich, so wie Pochen. Und dann eben war ich schwankend. Ich bin geschwankt. Da ich dachte, was haben Sie gemacht? Und dann bin ich sofort hingegangen am nächsten Tag. Wollte man mir wieder diese Sonderkost. Da habe ich gesagt, nein, ich will jetzt normal Vollkost, bitte aus dem Topf so alle essen. Ich sag's Ihnen, das ist Hammer. Und dieser Arzt, dieser Oberarzt, der ist ganz böse, also wirklich ganz böse. Selbst meine Mutter, die ist zu ihm gegangen und hat gesagt, lassen Sie meine Tochter raus und so, ist alles in Ordnung und so. Die hat das schriftlich verfasst und so. Der hat das überhaupt nicht zur Kenntnis genommen. Sie, ich bin ja auch jemand, der dann auch, verstehen Sie, ich wollte ja dann auch etwas Sinnvolles machen. Ich meine, wenn ich da schon 10, 11 Tage dann eingesperrt bin, habe ich gedacht, dann habe ich einen Brief geschrieben an den Betriebsdirektor, an den medizinischen Direktor, an die Chefärztin und an den Geschäftsführer, kennen Sie bestimmt Professor Dr. Seelos oder Seelein oder Seelos. Auf jeden Fall seelenlos, denn sie haben nie reagiert. Nur eine Chefärztin hat reagiert und hat mir wieder diesen Oberarzt Rusch präsentiert. Der hat mich erstmal 1,5 Stunden warten lassen, ohne Erklärung und ohne Entschuldigung. Dann kam der, wissen Sie, wie das Gespräch verlaufen ist? 15 Minuten, er saß auf dem Stuhl und hat nur nach unten geschaut, die ganze Zeit also auf den Boden geschaut. Ich habe aus dem Fenster geschaut und habe geredet und habe ihm nämlich gesagt, was da los ist. Und habe ich ihm gesagt, wissen Sie was, Sie verbieten den Leuten Koffein, wenn Sie sagen, Koffein ist eine Droge. Gleichzeitig hat jeder hier Zigaretten und muss sich in diese Gaskammer stellen, ne, wo nicht mal ein Rauchabzug ist. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie was, Sie sagen, Sie sind eine moderne Firma, gucken Sie, dass Sie innerhalb von 24 Stunden eine Rauchabzugsmaschine einbauen, ja. Also, Sie, ich habe das fotografiert heimlich, den Raucherraum. Sie, das ist alles gelb. Und dann habe ich gesagt, und wissen Sie was, Nikotin ist also erlaubt. Koffein ist Gift, aber Nikotin ist kein Gift. Was ist mit Teer und was ist mit den Zusatzstoffen in den Zigaretten, ja. Die Leute, die kriegen ja keine Beschäftigung. Die kommen da rein, kriegen ihr Zimmer und das war's. Glauben Sie etwa, die kriegen mal einen Psychiater oder eine Therapie oder ein Gespräch oder ein Spieleabend? Nichts. Sie kriegen ihr Zimmer und dürfen rauchen. Was machen die Leute, die da eingesperrt sind? Die rauchen eine nach der anderen und machen ihre Gesundheit noch mehr kaputt. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie was? Hier kommen die ganz, ganz akuten Fälle rein, diese ganz, ganz schlimmen Fälle und so. Und jeder von denen hat 1 bis 3 Feuerzeuge. Herr Rusch, seien Sie froh, dass diese Station noch steht. Es könnte jederzeit ein Brand ausbrechen. Es könnte auch sein, dass man Ihnen bald Hausverbot erteilt. Das ist mir egal, ich gehe in Kognito rein. Aha. Natürlich. Aber das ist auch, weil... Ich melde mich an der Pforte und sage, hallo, ich bin Frau Daniela Kirchherr und ich gehe jetzt da mal rein und rette Menschen, oder was? Weiß ich nicht. Es gibt viele Fälle, wo gute Rechtsanwälte speziell aufgrund ihrer, sorgfältigen Arbeit in gewissen Psychiatrien Hausverbot haben. Also passen Sie auf, diese Abteilung kann ich Ihnen sagen und auch zu Ihrer Beruhigung, da wo ich war, da gehe ich nicht mehr hin. Ich gehe jetzt in andere Bereiche, in die Geriatrie, weil da, was da passiert, ist noch schlimmer. Die alten Leute, die da reinkommen, 80-Jährige, 70-Jährige, die keine Verwandten haben und keine Kinder, wissen Sie was? Die verlassen das Gebäude nur noch im Sarg. Ich habe jetzt 2 aktuelle Fälle, die hole ich jetzt raus. Wie wollen Sie rausholen? Das habe ich schon alles in die Wege geleitet. Ich verstehe Sie, ich bin kein Anwalt und so, aber ich bin ein Gerechtigkeitskämpfer und ein Menschenrechtler. Was da in diesem Hause geschieht, ist Freiheitsberaubung höchsten Grades und Menschenrechtsverletzungen unter aller Kanone. Und das kann ich nicht ertragen. Ich handle aus Nächstenliebe, ich verlange auch kein Geld dafür. Das ist selten. Ich bin halt so und Gott sei Dank, hoffentlich werde ich mit meinen Aktivitäten, meine Geschichte ist auch in Facebook schon und ich werde diese 11 Tage seiten, ich nehme kein Blatt vor den Mund, ich habe keine Angst. Denn wenn man Angst hat, ist man Opfer. Und alle diese Leute da drinnen, die sind eingeschüchtert. Und wissen Sie, was dieser Oberarzt gemacht hat, nachdem er mich sozusagen dann rausgeschmissen hat, weil das Landgericht dann gesagt hat, nein, tatsächlich, es gibt keinen Grund, diese Frau festzuhalten. Der hat dann am Montag eine Sitzung gemacht, eine außerordentliche, das habe ich erfahren, weil ich habe da ja auch Freunde jetzt. Ich kriege die Informationen schon. Der hat ihn in das Besucherzimmer gesteckt, alle Patienten, und der hat die erst wieder rausgelassen, nachdem sie erpresst wurden, wer hat mit mir Kontakt. Frech. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Und dann mussten die gestehen, die Einzelnen, in welcher Form sie mit mir wann kommuniziert haben und was der Inhalt des Gesprächs war. Können Sie sich nicht vorstellen. Der hat Rufmord betrieben, verstehen Sie das? Verleumdung. Totalitär. Totalitär. Also da fehlen mir die Worte. Es ist absolut, absolut. Mhm. Und diesen Dr. Rusch, den will ich tot sehen, mindestens. Oder hinter Gitter, 20 Jahre. Das ist Kriminalität höchsten Grades. Das war früher schlimmer. Ich weiß es. und mein Vater ist Opfer der pharmazeutischen Industrie. Und die Ironie des Schicksals, Herr Udo, die Ironie des Schicksals ist, dass ich genau in dem gleichen Haus gelandet bin, wo mein Vater war. Und wer hat ihn ermordet, mein Vater? Dr. Rouge. Wie hat er ihn ermordet? Mit einer Überdosis Haldol. Genau das wollte er jetzt auch mit mir machen. Und jetzt sage ich Ihnen was. Die neue Generation kommt und schlachtet. Genau die, die diese Verbrecher von damals und von heute. Und jetzt ist die Zeit, wenn nicht heute, wann dann? Ich hab satt, wissen Sie das? Ich hab satt. Warum war Ihr Vater da drin? Weil mein Vater anders war. Und alles, was aus der Normalität herausfällt, ist Opfer. Was war denn anders? Nichts. Er war ein Ausländer, konnte die deutsche Sprache nicht, hat von irgendeinem Amt irgendwie was bekommen, eine Anzeige, ist damit in der Stadt irgendwo angehalten und hat dann mit Feuerzeug dieses Schreiben, weil es ihn so geärgert hat, das angezündet. Ja. Ein Passant hat es gesehen, hat die Polizei gerufen, zack, Psychiatrie. Und dann begann ein Wettlauf mit der Zeit, ja, bis er vor 8 Jahren dann tot umgefallen ist. Ich sage Ihnen, da sitzen viele Leute fest bei den ZFP-Reichern, die haben nichts gemacht. Und glauben Sie mir, die haben alle Beschlüsse, die gar nicht rechtsgültig sind. Glauben Sie mir, da fehlt die Unterschrift. Und glauben Sie mir, die haben meine Patientenakte gefälscht. Bei der Aufnahme haben die gesagt, zum Beispiel hat mich die Aufnahmepflegerin gefragt, hören Sie Stimmen, haben Sie eine Psychose, ich immer alles, nein, nein, nein, nein, nein. Als ich dann Akteneinsicht gewünscht habe, musste ich das schriftlich beantragen. Und glauben Sie mir, die haben sich so geziert, dann haben sie endlich, einen Tag später durfte ich. Sie, da war alles falsch. Ich habe immer Nein gesagt und da steht Ja. Ja, sie hat eine Psychose. Ja, sie hört Stimmen. Ja, ja, jetzt sage ich, das habe ich nie unterschrieben. Das habe ich nicht gesagt. Das spielt keine Rolle. Wir halten uns an den Bericht. Und dann sage ich, ja, aber in dem Bericht, da steht, dass die Polizei singen darf. Aber die Polizei gerade auf Zell war, das ist ziemlich, das ist egal. Wir halten uns an den. Sage ich, aber da ist doch alles falsch drin. Da sind Untersuchungen genannt, ärztliche Untersuchungen, die hat man gar nicht mit mir gemacht. Das stimmt gar nicht. Wir halten uns an den Bericht. Ja, bitte, ich möchte gerne Recht auf Korrektur. Das ist, Sie halten mich fest aufgrund eines Beschlusses, der gar nicht rechtsgültig ist und aufgrund von Untersuchungsergebnissen von einer Ärztin, die mich gerade 20 Minuten lang gesehen hatte und auch in das, weil abends war das um 23 Uhr, die hat wahrscheinlich schon halb geschlafen und hat alles falsch verstanden. Wir halten uns an den Bericht. Können Sie sich das vorstellen? Sind Sie auch aus dem Raum Reichenau? Ich wohne in Radolfzell am Bodensee. Aber ich bin Orthomolekularmedizinerin. Und als ich denen gesagt habe, wissen Sie, ich habe ja versucht, auch ihr das Bewusstsein der Ärzte, ich meine, das musste ja einen Sinn haben, dass ich dort bin. Wissen Sie, die haben dann ab und zu mal, hat einer gefragt, sagen Sie mal, wieso kennen Sie sich medizinisch so gut aus? Und ich sage, ja, ich bin Orthomolekularmedizinerin. Ja, wo, wie, was? Und sage ich, ja, dann gucken Sie mal, recherchieren Sie mal. Nach Dr. Linus Pauling, nach Dr. Weller und nach Dr. Stanwell. Schade, dass Sie die noch nicht kennen, weil diese ganze Pharmazeutika hier, die brauchen die gar nicht. Was die Leute brauchen, ist Omega-3-Fettsäure, Vitamin B6, Vitamin B12, OPC und Vitamin C hochdosiert rein. Die haben geguckt, glauben Sie mir. Aber auch sehr viel Sport. Das weiß ich, es ist immer die Kombination aus allem. Aber wir sprechen hier von einem Psychopharmakomplott, verstehen Sie, ein Kartell. Das sind ja Lebenserwartung verkürzende Giftstoffe. Ja, natürlich. Sie kennen den Dr. Matthias Rath, oder? Der mit den Vorträgen im Internet. Genau, der hat eine Rede gehalten am 31. März in Berlin, dieses Jahr. Und er hat gesagt, und dieses Jahr bringt er die pharmazeutische Industrie in die Knie. Dieses ist Jahr. Ist schwer, weil wir so viele dumme Menschen... Es ist die Zeit des Wandels, glauben Sie, geben Sie nicht auf. Glauben Sie mir, ich gebe nicht auf. Und die Leute, die mein Fall, ich bin sowas von authentisch. Also wenn man mir nicht glaubt, dann glaubt man auch nicht... Dann gehen Sie doch mal gerade ins Internet. Ja, okay, Moment. Ich will Ihnen was zeigen. Haben Sie Lautsprecher am Computer? Ja, ich habe halt im Laptop ein Dings da drin. Also Lautsprecher im Laptop. Keine extra Boxen, meine ich. Das, aber Sie können was hören. Na klar. Moment, der fährt jetzt hoch. Also Sie, ich habe so satt. Und dann habe ich dann, Ihre Nummer... habe ich dann in Facebook reingetan in verschiedenen Gruppen, weil ich bin ja in 40 Gruppen drin. Ja. Und, viel und Arbeit. Viel Arbeit. Ja, ja, ich weiß, ich arbeite Tag und Nacht. Und alles unbezahlt, glauben Sie mir. Ja, ja. Ich weiß, Sie wissen es. Auf jeden Fall habe ich dann gefragt, ja, kennt jemand diese Telefonnummer? Und hat einer recherchiert, gegoogelt und hat gesagt, ja, der heißt Udo so und so. Mhm. Und sage ich, ja, und taugt da was? Ja, keine Ahnung. Und dann habe ich heute mit meinem Anwalt gesprochen. Er hat gesagt, nee, kannst du ruhig mal anrufen. Guck mal, was rauskommt. Und dann habe ich versucht, öfter anzurufen, waren sie nicht da. Aber jetzt habe ich gedacht, das rufe ich einfach egal um diese Uhrzeit an und so, weil morgen habe ich wieder volles Programm. Okay, ich bin drinnen. Ohne www und ohne Punkt brauchen Sie bloß kriminalstaat.de eingeben. Mit Kriminal mit K oder mit C? Es ist doch ganz einfaches Wort mit K. Kriminalstaat, das Gegenteil von Rechtsstaat. Hätte kann sein können, auch mit K. Also mit C meine ich. Kriminalstaat.de, ne? Ja. Okay. Lautsprecher an. Ja. Aber Sie wollen mir jetzt nicht eine Rede von Schäuble, Nö. Weil der hat ja zugegeben, dass wir nicht mehr souverän sind seit 1982. Ich veröffentliche Ihren Lebensjahr. Oh, wow. Leserbrief heißt also, Sie kriegen meine 11-Tages-Geschichte. Warum geht jetzt der Lautsprecher nicht an? Muss ich da irgendwo aktivieren oder so? Welchen Browser haben Sie da? Internet Explorer. Muss aber gehen. Kommt später, nehme ich an. Film 1, Film 2, Film 3 oder was? Was soll ich, welches soll ich anklicken? Da gibt es jetzt mehrere Filme. Sie können ja die 70 oben anklicken. Ah ja, jetzt heißt Psychiatrie als Vernichtungslager kaum grad. Ja. Polizeipräsident Bielefeld, Den hab ich kaputt gemacht. Sehr gut. Warte mal, hier die Merkel, die Hexe. Wenn das sich also noch milde ausgedrückt. Die Merkel hat sich kürzlich noch sehr für die Pharmaindustrie eingesetzt. Naja, die wird sowieso, wird ja abgelöst vom Steinbrück. Vom nächsten Metzger. Der ist sogar noch schlimmer als sie. Ich kenne den Steinbrück. Ja, da habe ich auch einen Brief von bekommen. Ja, das ist aber keine Freude, ihn zu kennen, glaube ich. Peer Steinbrück hat damals meinen Fall wie Müll behandelt. Ja, der wird auch noch wie Müll behandelt, glauben Sie mir. Der wird auch schon seine letzten Tage dann gesehen haben. Und auch mein Telefonanschluss ist überwacht. Also alles, was wir jetzt gesprochen haben, das wird mitgehört, das wissen Sie, oder? Das könnte schon vielleicht sein, weil bei mir ja so viel anläuft. Jetzt fangen Sie auf. Ich komme jetzt irgendwie immer nur auf dieses Bielefeld-Polizeipräsident. Aber ich schaue mir jetzt diese Seite mal genauer an. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist das Ihre Seite? Ja, Sie brauchen doch bloß ein bisschen runterscrollen. Okay, darf ich das auch publik machen, diese Seite? Die Webseite ist doch dazu da. Ja, weiß ich ja nicht. Ich habe mehrere Webseiten der Art. Okay, gut. Sie leben aber auch gefährlich, das wissen Sie. Mit der Seite weniger. Ja, gut. Aber mit den Aktivitäten? Meistens mache ich etwas im Internet. Ich habe heute den schlimmsten Fall meines Lebens per Telefon bekommen. Mein Gott. Frau war mit Polizist verheiratet. Aha. Polizist ist jedoch in einem satanistischen Ring. Und lässt seine eigenen Kinder, andere Kinder aufschneiden und ermorden. Aufschneiden und ermorden? Rituell. Herz rausnehmen. Meine eigenen Kinder auch? Nein, die sind Täter. Und die Opferkinder werden importiert. Es gibt Gebrauchskinder und es gibt Verbrauchskinder. Oh, hören Sie auf, das ist nicht zu ertragen. Oh mein Gott. Warte mal, Mama, hörst du, was ich sage? Ja, Mama, weil meine Mutter glaubt mir nicht. Es ist gut, wenn sie das hört von jemand anderem, weil sie hat mich ja fast in die Psychiatrie gebracht. Weil sie einfach sagt, was das Kind sagt, das ist so strange, da muss das Kind wieder normal werden, dann muss in die Psychiatrie. Können Sie jetzt einen Ton bei sich hören? Nein. Aber Sie haben doch da eine Linksammlung auf der Webseite. Ich sehe einfach nur alles Tatsachenberichte, Bilder, Fotos. Ich sehe nichts, wo ich irgendwie... Sie können ein bisschen runterscrollen. Noch weiter. Hier habe ich der schreckliche Rechtsanwalt Peter Ross. Nein. Unter dem obersten Teil sind doch ungefähr 71 Fälle beschrieben. Mhm. Oder Sie müssen mal auf F5 drücken. F5, warte mal. F5. Jetzt passiert was. Gar nichts. Bei F5 ist jetzt alles schwarz. Warte mal, ich hab... Ja, Neuladen heißt das. F5 aktualisiert. Benutzen Sie immer nur Chrome. Sie haben dann viel weniger Arbeit. Ja, ich weiß auch nicht mit dem Chrome. Ich bin hier irgendwie nicht so... Okay, Regierungsverbrechen. Und jetzt gerade? Ich veröffentliche jetzt wieder hier Film 1, Film 2, Film 3, 4, 4. Ich veröffentliche Ihren Leserbrief. Nein, Fall. Fall heißt es doch. Fall? Ich weiß nicht, warum Sie auf Film kommen. Ah, oh, jetzt höre ich eine Stimme, eine Frau. Ja, das meine ich. Ist das diese Frau, von der Sie reden? Nein. So. Okay. Einfach zuhören, ja? Wie ist denn Ihre Telefonnummer? Ich habe ihn auch nicht gesehen. Mhm, okay. 057732. Also 07732 und dann 52319. Ja. Also und meine Mobilnummer? Ja. 0178. Ja. 181. Ja. 6040. Nochmal das letzte. 0178-181-6040. Ja. Und wie lautet Ihre Mobilfunknummer? Die ist auf der Webseite drauf, die habe ich nicht im Kopf. Ist okay. Und was können wir jetzt tun in meiner Sache? Vieles. Erstmal brauche ich eine E-Mail, dann kann ich es bekannt machen. Mhm. Es gibt sehr viele Fälle und Leute, die daran arbeiten. Ich verstehe. Das ist der schlimmste Psychiatriefall, den ich zurzeit kenne. Welchen? Den haben Sie da gerade vor sich, wo die Mutter spricht. Ah, okay. Der Mann wurde geprügelt, bis er tot war. Mein Gott. Und die Mutter erzählt, wie gut die daran verdient haben. Ich will einfach nicht mehr in Deutschland leben, glauben Sie mir. Ich habe immer gedacht, Deutschland ist ein guter Staat und es ist die Demokratie hier. Und jetzt stelle ich fest, es ist die Diktatur. Ich fühle mich nicht mehr sicher hier. In anderen Ländern ist es noch schlimmer. Noch schlimmer? Ja, sicher. Oh. Wie ist es in Südamerika? Da gibt es wohl die meisten Psychiatrietote. Ah, ja. Nee, dann bleibe ich lieber hier. Oh, du Jemine. Ich weiß das in Italien und in Griechenland, weil ich bin zur Hälfte Italien und zur Hälfte Griechenland. Da ist noch schlimmer. Also da weiß ich, ist noch schlimmer. Aber gut. Da bleiben wir lieber auf dem deutschen heiligen Boden. Wie heißen Sie jetzt richtig? Udo Pohlmann, oder? Genau, steht alles auf der Webseite. Und da sind ungefähr 71 Fälle, ja. Auch sehr viel mit Psychiatrie. Mhm. Das sind alles Interviews, die Leute genehmigt haben. Verstehe. Für die Veröffentlichung. Okay. Und das ist der beste Weg, etwas zu verbreiten, ohne dass man alles aufschreibt. Ja. Weil nämlich niemand traut sich, so ein Interview in einem Strafverfahren gegen mich abzuspielen. Macht viel Arbeit und in der öffentlichen Verhandlung müsste man das alles abspielen. Aha. Es ist also ein Aushebeln, ne? Das heißt also praktisch, das ist gut, wenn man das alles so mit Gespräch aufzeichnet, ne? Ja. Ja, ja. Ich werde mir morgen auch ein Diktiergerät kaufen und werde fortan auch alle Gespräche aufzeichnen, die relevant sind für das, was ich tue. Ich werde jetzt auch Tabula Rasa. Ich habe keine Lust mehr. Keine Lust mehr. Ehrlich wahr, ich habe satt. Und vor allen Dingen habe ich gesagt, ich konnte mich ja wehren, weil ich bin eloquent. Aber da gibt es andere, die haben nicht mal, ich habe ja dann die Amtsrichterin kommen lassen, die ist ja noch, das ist ja eine korrupte hoch 10, ne? Ich habe ja dann wenigstens genug Zeit gehabt, ein bisschen zur Hälfte meinen Fall zu erklären. Und dann hat sie gesagt, so, sie brauche jetzt 4 Wochen. Aber dann kam einer nach mir dran, die arme Seele, der hat 3 Sätze gesagt, zack, 6 Wochen geschlossene Abteilung. Obwohl er gar nichts gemacht hat. Mhm. Ja. Unglaublich. Also dieses ZFP, da musste am liebsten eine Bombe reinfallen und dass alle Parasiten auf einmal tot sind. Ja. Ja. Okay. Haben Sie einen Facebook-Account? Der Name Udo Pohlmann ist da auch drin, aber ich benutze das nicht. Alles klar. Ich habe jeden Tag einen neuen Fall am Telefon. Ja. Haben Sie meine jetzt auch aufgezeichnet? Ja. Alles klar. Und wenn Sie möchten, kann es veröffentlicht werden. können das gerne veröffentlichen. Ich gebe Ihnen hiermit die Genehmigung. Ja, ich muss immer vorher fragen. Aber es gibt Leute, die anrufen, melden sich nie wieder und der Inhalt ist einfach viel zu wichtig. Bei mir können Sie sich wieder melden. Ich stehe zu dem, was ich gesagt habe und ich sage es hiermit, es ist die Wahrheit, so wahr mir Gott helfe. Aber wichtig ist, dass man später natürlich gewisse Ausdrücke weglässt, die man mit denen man dann angreifbar ist. Ich weiß es, aber das muss ich einfach mal sagen, weil mir fehlen einfach die, also es gibt keine... Bei Ihren Gegnern müssen Sie immer mit List vorgehen. Das weiß ich doch, das weiß ich doch. Ich habe schon viel List angewandt, sonst hätte ich die 11 Tage gar nicht lebendig überlebt da drin. Gab es dort auch Todesfälle? In der Zeit zumindest, wo ich drin war, nicht. Ich habe hier einen Fall aus Reichenau auf der Webseite drauf. Oh je. Aha. Haben Sie auch eine Suchfunktion, weil hier so viel... Nein. Okay. Muss ich mal gucken, irgendwie so. Finde ich schon. Okay. Aber man könnte mit Google suchen, das müsste auch gehen. Kriminalstadt.de und dann Reichenau. Okay, mache ich. Vielleicht geht das ja. Mhm. Kennen Sie die Reichenau? Waren Sie schon hier? Nein, ich habe nur von mehreren Leuten gehört. Also, es ist besser, Sie lernen es gar nicht kennen. Mehrere Leute hätten sich dort erdrosselt. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Mhm. Okay, also dann bleiben wir in Kontakt. Was kann ich jetzt noch tun? Eine E-Mail-Adresse bekannt geben, indem Sie mir ein E-Mail schreiben. Mhm, und wie, an welche Adresse? Ist auf der Webseite auch unten drauf. Alles klar. udo-pohlmann@t-online.de. Okay. Okay, gut, und dann schicke ich Ihnen was? Nur meine E-Mail-Adresse. Ja, es reicht erstmal, damit ich Bescheid weiß und das aufnehmen kann. Ist das mit irgendwelchen Kosten verbunden? Was denn? Naja, also der Aufwand. Nee, es gibt aber Leute, die haben mir schon mal eine Spende überwiesen, ne? Ist in Ordnung, das muss ich einfach wissen und das ist auch für mich vollkommen in Ordnung. Und? Weil ich suche jetzt Mitstreiter, weil ich genau weiß, alleine schaffe ich das nicht. Ja, gibt es. Gut. Deutschlandweit kenne ich eine ganze Menge. Sehr schön. Und Vereine. Dann muss ich Sie mit meinem Anwalt in Verbindung bringen, weil er kämpft wie Sie, aber er kämpft alleine und ich muss ihm jetzt noch verklickern, dass Synergieeffekte mehr Sinn machen. Ich krieg das hin. Was wollen Sie ihm verklickern? Ja, dass er sich mit Ihnen in Kontakt setzt und dass Sie zusammenarbeiten. Ach so, Sie sagten eben was von Energie. Synergieeffekte. Ach so, Synergie, ja. Ja, natürlich. Das muss er verstehen, dass Synergie mehr Sinn macht als Einzel. Also, ich habe es hier im Internet gefunden. Wenn Sie das Wort Reichenau eingeben, finden Sie auch etwas, aber das heißt nicht, dass Sie gleich den... Am besten gucken Sie sich die Webseite einmal durch. Mache ich ja. Sie brauchen ja nicht jeden Text genau lesen. Nein, überfliegen. Überschriften und dann finden Sie auch Reichenau. Genau, und jetzt wollte ich Ihnen noch sagen, können Sie... Wie heißt denn Ihr Anwalt? Bitte was? Wie heißt denn der Anwalt? Ich schreibe Ihnen das per E-Mail. Ich kenne ja nur ganz wenige Anwälte, die in dem Bereich überhaupt tätig sind. Weißt du, wissen Sie, was mit dem ist? Ich sage jetzt keinen Namen, aber der hat schon Anstalten zum Schließen gebracht. Das ist gut. Selten. Dieser Mann ist einzigartig. Dieser Mann ist brillant. Dieser Mann ist kein Anwalt. Er ist ein Konsulent auf europäischer Gerichtshofsebene. Aha. Mhm. Und es war ein Glücksfall, dass jemand aus Facebook meine Geschichte erzählt hat, weil ich war so verzweifelt, das war ja abgeschirmt von der ganzen Welt, ich habe ja nicht mal ein Telefon gekriegt, damit ich Kundentermine absagen kann. Ich hätte nach zu einer Konferenz, die ich mitorganisiert habe in Belgien, dann haben die mich gefragt, ja, was ist das für eine Konferenz? Dann habe ich gesagt, das ist eine Weltenergiekonferenz. Und dann haben sie gesagt, ja, das kann nur jemand machen, der manisch ist. Deshalb sind sie manisch und deshalb sind sie hier gut aufgehoben. Frech. Ja, ich habe gesagt, ich will raus, ich muss das Bruttosozialprodukt Deutschlands anheben, ich muss arbeiten gehen. Haben die mich nicht gehen lassen. Die haben mich nicht mal Kundentermine absagen lassen. Und eine Kundenveranstaltung habe ich organisiert. In Konstanz durfte ich nicht mal hingehen zu meiner eigenen Kundenveranstaltung. Kennen Sie den Straftatbestand der Ausstellung unrichtiger Gesundheitszeugnisse? Bitte was? Den Straftatbestand der Ausstellung unrichtiger Gesundheitszeugnisse. Das soll ich so nennen. Das gibt es. Oh, es ist einfach alles ungerecht gewesen, was da geschieht. Es war nichts korrekt, aber nichts von Beginn an bis zum Ende war nichts korrekt. Also egal, auf jeden Fall wollte ich Sie fragen, sprechen Sie Italienisch? Mein Vater kann Italienisch. Sie selber nicht? Gar nicht. Okay, Schade eigentlich, weil eine Freundin aus Facebook hat mich angerufen. Sie ist aus Rom und sie hat das Gespräch aufgezeichnet. Und auf Italienisch mit meinem kraxeligen Italienisch, weil ich war so aufgeregt. Und die hat nämlich gesagt, es wird jetzt alles aufgenommen und ich werde das ins Internet stellen. Wenn Sie in YouTube gehen, kommt mein Fall. Da geben Sie einen Vornamen und Nachnamen. Haben Sie überhaupt schon meinen Namen? Ich heiße Daniela. Ich habe meinen Computer in der Reparatur und der jetzige ist sehr langsam. Moment. Muss ich wieder was schließen? Auch Chrome wieder schließen. Ich finde, Chrome braucht viel zu viel Mega. Nein, Chrome ist der schnellste der Welt. Echt? Aber dafür auch der spionste. Kann er doch kaum bei so wenig, was er leistet. Also, ich benutze jeden Tag Chrome, weil er der schnellste ist. Alles klar. Und abgesehen davon, ich veröffentliche fast immer alles. Die meisten meiden meine Aussagen, wenn ich bei Gericht bin und ich werde bewacht. Also, das kann man sich ja vorstellen, ne? Ja, zwei Beamte kommen mir immer hinterher, weil der Landgerichtspräsident das so frech beschlossen hat. Und ich erzähle laut irgendetwas über diese Dinge. Ja. Dann neigen gewisse Leute dazu, die mich eigentlich bewachen sollten, schnell 10 oder 20 Meter weit wegzugehen, damit sie ja nicht Mitwisser werden. Ja, weil das ist denen unangenehm, wenn man einmal solche wahren Dinge, so wie Sie, so richtig direkt ausspricht. Ja, ja klar, hautnah, das können die nicht ertragen. Ich kann Ihnen sehr viel Informationsmaterial zusenden zu solchen Dingen, die kein Mensch hat, und das per E-Mail. Ich bin Ihnen sehr dankbar, ich bin froh, dass wir zusammengekommen und sind. Und dann noch etwas, gucken Sie nach auf der Webseite menschenfolter.de. Okay. Da startet auch wieder ein Fall. Mann. Haben Sie auch Fälle vor dem Europäischen Gerichtshof in Straßburg laufen? Nein. Okay, also aber mein Anwalt schon. Und glauben Sie mir, der will das ZFP jetzt auch sprengen. Also ich kenne verschiedene Fälle, wo Menschen in Not sind. Wenn man den Anwalt dafür empfehlen kann, ist das gut. Ja, der kommt schon gar nicht mehr hinterher, der hat gar nicht mehr Zeit zum Essen, Schlafen und zum, weiß ich nicht was, also der arbeitet rund um die Uhr. Vielleicht. Aber ich sage Ihnen eins, der hat mich da rausgeholt, weil der hat nämlich bei der Polizei angerufen und hat gefragt, was haben Sie eigentlich mit der Frau Kerkia vor? Und dann haben die ihm gesagt, ja, die Frau Kerkia, die bleibt so lange in der geschlossenen Abteilung in der Psychiatrie, bis der Strafprozess beginnt. Das ist frech. Ja, und dann hat er gesagt, ja, und was ist mit der Unschuldigkeitsvermutung? Und dann ist er ins Stocken gekommen. Der Polizeipräsident von Radolfzell, Herr Singer, hat angefangen zu stammeln. Und irgendwann wurde das Gespräch aufgelegt. Ja, dann muss er auch hinter diese Gitter. Absolut. Was glauben Sie mir, was jetzt für Strafanzeigen hagelt? Aber dann hat der Anwalt Probleme, dann braucht er auch Unterstützung in der Öffentlichkeit. Absolut. Und die hat er im Moment nicht, weil es ihm keiner glaubt. Oh doch, aber er ist wahrscheinlich noch nicht in dem Interessenkreis bekannt. Denn es gibt Rechtsanwälte, die sind sehr bekannt dafür, dass sie sich dafür einsetzen. Und den kenne ich wahrscheinlich nicht. Ich kenne nur etwa 5 Anwälte in Deutschland, denen ich einen Fall anvertrauen würde. Es ist jemand, der wohnt in Erfurt. Kenne ich nicht. Ich kenne wohl hässliche Dinge aus Erfurt, da in der Nachbarschaft. Nachbarstadt wurde einmal ein Afrikaner in einer Folterpsychiatrie ein Dritteljahr lang an 5 Punkten gefesselt. Oh mein Gott. 4 Monate Fesselung. Warum denn? Und in Riedstadt waren es eben nur 3 Monate. Aber warum? Was hat er getan? Er hat einen Polizisten verprügelt. Oh. Und er war Afrikaner. Manchmal reicht ja auch das schon. Erfurt ist ja auch ein böses Gebiet. Ich weiß. Und wissen Sie was? Und dann hat mein Anwalt gesagt, wieso Strafprozess? Ja, Körperverletzung oder Gewalt gegenüber der Polizei. Spinnereien, ja. Also, Polizeipräsidenten sind ja fast nie Polizisten, sondern Politiker. Ja, Politiker, ja, ja. Wussten Sie das? Ich kann es mir denken. Ich habe die sowieso zur Sprache gestellt und gesagt, wissen Sie eigentlich, was Sie tun? Der hat mir in die Zelle 4 Seiten gebracht mit Anzeige, Anklage gegen mich, das sollte ich unterschreiben. Nicht mal lesen, ich soll unterschreiben. Und dann habe ich gesagt, passen Sie mal auf. Herr, wie heißen Sie eigentlich? Sie müssen sich überhaupt ausweisen. Sagen Sie mir Ihren Namen. Die waren so perplex. Und dann habe Heike. Ja, ich heiße Herr Singer. Und wer sind Sie? Ja, ich bin der Opa, der Polizeihauptmeister. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist schön, freut mich. Und ich sage Ihnen was, ich unterschreibe nichts, was ich selber nicht in den Händen gehabt habe, nicht selber durchgelesen habe und sowieso nicht ohne der Anwesenheit meines Anwalts. Das hat gesessen. Er hat gesagt, ja, okay. Dann ist er gegangen mit den 4 Fetzen Papier. Dann habe ich gesagt, wissen Sie eigentlich, was Sie tun? Sie sind ein Mitarbeiter, ein Funktionär der BRD GmbH und ich glaube, Sie wissen nicht, was Sie tun. Was? BRD GmbH? Dann sage ich, informieren Sie sich. Ja, das sind gewisse Fälle, da haben die große Probleme mit. Natürlich. Die waren perplex. Und dann haben die mich in einem Rettungswagen auf die Reichenau gefahren und so. Einer der Polizisten, der war dann, musste mit mir in dem Rettungswagen mitfahren. Glauben Sie mir, der war froh, dass er nach halben Stunde aussteigen konnte. Weil der hat nämlich Gehirnwäsche erlebt. Ich habe ihm nämlich gesagt, ich habe zum Beispiel gefragt, wissen Sie eigentlich, sagen Sie mir eigentlich mal Ihren Namen. Glauben Sie mir, der hat mir seinen Namen nicht gesagt. Der hat sich geschämt. Der hat seinen Namen, der hat so, solche Polizisten haben wir, die nicht einmal ihren Namen ihnen sagen. Super, ne? Und habe ich gesagt, wissen Sie eigentlich, was da jetzt passiert ist in Karlsruhe? Nö, wieso? Ja, das mit dem ESM-Vertrag. ESM? Ja, was ist ESM? Sag ich, Entschuldigung, Sie sind bei der Polizei schon viele Jahre und Sie wissen nicht, was ESM-Vertrag ist? Nö, weiß ich nicht. Sag ich, ist gut, Amen und gute Nacht. Dann habe ich ihm erstmal erklärt, was der ESM-Vertrag ist und was das bedeutet, dass Deutschland ihn unterschrieben hat, was es für ihn persönlich und seine Familie für Konsequenzen hat. Der hat gar nicht mehr, der hat am liebsten die Ohren wollte er zuhalten. Ja, eben. Ja, dann habe ich ihm gesagt, wissen Sie was, warum Sie mich jetzt da hinbringen, Nö, und sage ich, gucken Sie mal ins YouTube, geben Sie mal ein das und das, das und das, dann wissen Sie Bescheid über die pharmazeutische Industrie. Okay? Schreiben Sie sich das auf. Nein, das kann ich mir merken, sage ich, naja. Ich erwarte jetzt noch einen Anruf. Okay, alles klar. Dann beenden wir. Wir haben das Wichtigste gesagt. Sie haben jetzt meine Kontaktdaten und dann schauen wir mal, ich warte auf Ihre Rückmeldung, ja? Ich brauche noch ein E-Mail von Ihnen. Ja, natürlich. Und dann werde ich Ihnen was zusenden, was Sie noch nicht gesehen haben. Ich glaube, da muss ich aber vorher 3 Schnäpse trinken, oder? Gar keinen. Okay, alles klar. Gute Nacht und alles Gute und ja. Gott schütze Sie. Ja, wieder. Dankeschön, tschüss.